öffentliche Münzfernsprecher telefonieren ab 5 Cent. Karl-Marx-Straße, Ecke Boddin-Straße an Radio Apuré. In meiner derzeitigen Ausrüstung gehören 3 Menschen vom Ordnungsamt, die hier einen bordeauxfarbenen PKW notieren und wahrscheinlich gleich verhaften. Ansonsten gehört zur derzeitigen Ausstattung ein Flyer der Firma Foto Digital Media, der gerade neu eröffnet worden ist und der sich hier an der am U-Bahnhof Boddin-Straße befindet. Auf der Rückseite das Angebot, ja. Und ansonsten noch ein Aufkleber, da steht Freiheit gibt es nicht, Geld oder Leben. Ja, ansonsten hier alles recht ruhig in der Karl-Marx-Straße. Ahoi.